Colin Powell im Anflug auf Jerusalem. Nach einem Zwischenaufenthalt in Jordanien wird der US-amerikanische Außenminister heute Abend in Israel erwartet. Ein spannender Besuch, denn Powell besteht darauf, nicht allein mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon zu sprechen, sondern auch mit Palästinenserführer Yasser Arafat. Die Offensive Israels gegen palästinensische Städte ging heute weiter. Carsten Kühntop aus Tel Aviv. Der Kampf um das Flüchtlingslager von Jenin ist vorbei. Bei Tagesanbruch ergaben sich die letzten 3 Dutzend Palästinenser, die den Israelis noch Widerstand geleistet hatten. Sie legten ihre Waffen nieder und verließen die letzten 2 Gebäude, die sie zum Schluss noch gehalten hatten. Jenin war Schauplatz der heftigsten Gefechte der israelischen Militäroffensive, mit erbitterten Kämpfen von Haus zu Haus. In den engen Gassen des Flüchtlingslagers erlitt die Armee ihre bislang höchsten Verluste. Mehr als 20 Soldaten kamen ums Leben, davon 13 in einem Hinterhalt am Dienstagmorgen, allesamt Reservisten. Im israelischen Rundfunk kamen jetzt erstmals Armeesanitäter zu Wort, die in Jenin eingesetzt waren und unter anderem den Auftrag hatten, die gefallenen Kameraden zu evakuieren. Natürlich war es schwer, wir hatten viele Tote. Es ist nicht leicht, einfach 13 oder 14 Leichen zu sehen an einem Tag. Das ist überhaupt nicht leicht, weder geistig noch körperlich. Im Moment ist die Stimmung nicht gut, gar nicht gut. Wenn man so viele Tote sieht, auch wenn man sie nicht alle gut gekannt hat, das ist nicht leicht. Er habe Dinge gesehen, die er sein Leben lang nicht vergessen werde, meinte ein anderer Reservist. Das ist ganz schön schwierig, wenn man in ein Haus eindringt, in dem Frauen und Kinder sind. Und die Kinder schauen dich voller Angst an. Das ist überhaupt nicht leicht, denen in die Augen zu schauen. Aber wir wollen schließlich auch nur unsere Arbeit machen und den Staat Israel verteidigen. Vom Schicksal der Palästinenser in Jenin berichteten die Soldaten nicht. Sie hätten aber alle anständig behandelt, meinten sie unisono. Demgegenüber halten sich hartnäckig die Berichte, wonach es in den letzten Tagen mehrere 100 Tote und Verletzte in Jenin gegeben habe. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie israelische Soldaten mitten im Flüchtlingslager Gruben ausgehoben und getötete Palästinenser hineingeworfen hätten. Die Rede ist von einem Massengrab für 300 Menschen. Eine palästinensische Menschenrechtsgruppe berichtete, mehrere Palästinenser, die sich ergeben wollten, seien erschossen worden. Israelische Bulldozer seien beim Niederwalzen von Häusern auch über Menschen gerollt. Die Palästinenserführung warf der Armee vor, Massaker im Westjordanland zu verüben. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks UNRWA sind in Jenin 3000 Frauen und Kinder obdachlos geworden. Israel weist die Vorwürfe zurück. Man habe gerade deswegen in Jenin vergleichsweise hohe Verluste gehabt, weil man so viel Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen habe. Die Berichte über ein Massengrab dort seien, so wörtlich, eine weitere palästinensische Lüge. Auch heute ist die Armee wieder in mehrere Orte einmarschiert. Allerdings habe man sich gleichzeitig aus 24 Dörfern zurückgezogen. Im Dorf Arabe wurden 6 Palästinenser getötet, davon 3 Zivilisten. In Hebron starb ein Palästinenser bei einer Explosion. Ein Armeesprecher erklärte, während der Offensive habe man bisher fast 4200 Palästinenser festgenommen. 121 hätten auf der Fahndungsliste gestanden. Heute Nachmittag gab es auf der tunesischen Ferieninsel Djerba eine Explosion, und zwar in unmittelbarer Nähe einer als Touristenattraktion geltenden Synagoge. Bei der Explosion sollen 20 Deutsche verletzt und 4 Deutsche getötet worden sein. Alle weiteren Meldungen sind bislang unbestätigt und zum Teil widersprüchlich.